Kugel vom Boss, bitte einer hinstellen. Zum Kugel Boss, vorne am Boss. Irgendeiner, notfalls Tank. Die hat doch jemand extra vor, das könnt ihr mir nicht erzählen. Feuerkarbon ist übernommen. Mach die Scheiße! Feuerkarbon, warum stehst du denn am Arsch? Ja, mein Bett, es war Fehler. Ich weiß. Ja, ich weiß! Sprich! Und zwar fünffach! Jetzt mach den Wichser Platz, damit er uns nicht noch den Rest verbaut! Feuerkarbon, Damage drauf jetzt! Vibe! Leute! Ihr bleibt an der Arschschatze stehen! Egal was passiert! Außer dass die Kugel! Und wenn er die Kugel eingesammelt hat, geht ihr die Arschschatze des Bosses küssen! Und wenn ihr euch ein Makro macht, dass er steht, küsst ihr die Arschschatze vom Boss! Habt das jetzt verstanden, ihr kleinen Arschlöcher! Ist das verstanden? Ja oder nein? Ja. Ich möchte einen Call hören! Von jedem Einzelnen hier! Ja. Gut! Generell jeder 10k in die Bank! Aufstellen, jeden Kassetten jetzt!